Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guzo. Zweites Abenteuer, Marsch der Toten. Episode 6, Die Pilgerinnen. Ihr werdet um 4 Uhr morgens geweckt. Man bringt euch Frühstück, gegrillten Fisch, Tsukemono, Kobachi mit einem Flat White und einem Kit Kat Peanut Butter Edition. Anschließend werdet ihr in ein Lager im Rumpf des Schiffes geführt. Ein Gabelstapler fährt vorbei. Man stattet euch mit schallgedämpften Waffen und Ganzkörperdestillanzügen aus. Nach einem kurzen Gespräch mit den für den Einsatz abgestellten japanischen Soldaten verlasst ihr wieder das Schiff und geht zu einer Halle, in der Fahrzeuge stehen. Ihr rückt in 3 Plug-in-Hybriden aus. Hayabusa steht währenddessen an der Reling der AGS Nichinan und beobachtet eure Abreise. Wahrscheinlich werden wir jetzt in der Wüste einfach hingerichtet. Ja, warum sollten sie uns dann bewaffnen? Beim Verlassen der Basis seht ihr Stammesmitglieder auf dem Weg zu den Anbaufeldern. Sie winken euch zu. Was ist mit unseren Quads? Sie bleiben zurück. Zu laut, um sich unbemerkt dem Händlerlager zu nähern. Fair. Es dauert nicht lange und ihr habt das Hoheitsgebiet des japanischen Stamms verlassen. Im Osten geht die Sonne am Horizont auf. Sie wirft ihr rotes, Kernfusion betriebenes Licht über die Wüste, bringt all ihre Sonderlichkeiten zutage. Seltsame schwarze Formen werfen lange Schatten nach Westen. Was für Formen? Zehntausende Armaturenbretter ragen aus dem Sand. Ein fast hypnotischer Anblick. Sie hätten ursprünglich im Seat Cordoba verbaut werden sollen, Relikte eines Überseefrachters, der 1998 an genau dieser Stelle versank. Da musste ich vorhin schon dran denken, bei dieser Szene mit den Zahnbürsten. Wart ihr schon mal auf einer Deponie? Ja, heftig. Weil ich war vor ein paar Wochen das erste Mal bei einer und das war, also eine Freundin von mir. Die hat einen Kleingarten übernommen, der komplett zugemüllt war. Alte Reifen, Motoröl, Dämmwolle, Matratzen. Das volle Programm an Stuff, den du nicht zum Wertstoffhof bringen kannst. Plus jede Menge Grünschnitt. Ja, wir also Sprinter gemietet und zur Deponie. Auf der ersten Fahrt haben wir nur Grünzeug mitgenommen. Du kommst da an, lässt dein Auto wiegen, kriegst einen Zettel und fährst rein. In unserem Fall erstmal zu den organischen Abfällen. Da waren dann so längliche, riesige Hügel an Grünzeug in den unterschiedlichen Verrottungsstadien. Alles schön aufgereiht. Wo man sehen konnte, okay, das Zeug hier drüben haben Leute gerade erst abgegeben und das hier hinten liegt schon eine ganze Weile, da ist schon nährstoffreicher Kompost entstanden. Ja, wir also unsere Sachen abgeladen, danach zum Schalter, bezahlen und raus aus der Deponie. Und auf der Rückfahrt dachte ich an diese verrottenden Hügel und dachte mir, alles ist gut. Wir haben die Situation im Griff. Der Kreislauf funktioniert. Aus Müll wird neues Leben entstehen. Neuer Boden, neue Nahrung. Nichts geht verloren. Amen. Ja, alles ist durchdacht und organisiert. Okay, wir also zurück zum Garten, um den Restmüll einzuladen. Damit dann wieder zur Deponie. Dieses Mal zum Restmüllbereich. Der lag etwas weiter entfernt vom Eingang. Ist ein ziemlich weitläufiges Gelände. Auf dem Weg dahin fährst du die ganze Zeit auf einen mit Gras überwachsenen Müllberg zu, mit seinen perfekt glatten Hängen und den Schornsteinen, die überall herausgucken, damit die Gase austreiben können und der Berg nicht explodiert. Jedenfalls kommen wir schließlich da an, wo man den Restmüll abladen kann. Ihr müsst euch das wie eine große Halle vorstellen, bei der eine Seite fehlt. Und diese Halle, dieser Ort, war das Schrecklichste und Hoffnungsloseste, was ich je gesehen habe. Warum? Da türmte sich Müll. Unfassbare, cartoonhafte Mengen an Müll, völlig unsortiert aufeinander. Autos fuhren ständig rückwärts an diesen Haufen heran, warfen ihr Zeug drauf, kaputtes Spielzeug, Polstermöbel, Gipskarton und fuhren wieder davon. Und ich dachte mir, mein Gott, was ist das für eine apokalyptische Scheiße? Wir fingen dann an, unsere Sachen auszuladen, wie die anderen auch. Einfach draufgeschmissen. Die Reifen, die Kanister, die Matratze, egal. Und dann kam plötzlich so ein Bulldozer, wie aus dem Nichts von hinten angerauscht, und knallte einfach in den Müllhaufen rein. Ja, einfach so, bam! Müll fliegt rum, Müll läuft aus, Müll fällt um. Scheißegal. Und ich stehe da und denk an meine Wahlversprechen, die ich jeden Tag gebetsmühlenartig auf irgendwelchen Bühnen wiederholt habe. Grüne, autofreie Innenstadt, nachhaltige Stadtgesellschaft. Und ich stehe jetzt da, mit einem Sack mit Dämmmaterial, während der Bulldozer schon wieder Anlauf nimmt. Und dann bemerke ich, dass hinter dem Wall aus Müll ein Bagger steht. Der größte Bagger, den ich je gesehen habe und der den Müll rumschleudert wie ein spielender Metalldinosaurier. Und ich meinte zu meiner Freundin nur, lass uns bitte sofort hier verschwinden. An diesen Tag muss ich oft denken. Oh, heftig. Und das wird dann verbuddelt? Wird fast alles verbrannt. In Bamako gibt es ein Viertel namens Medina Koura mit einer Müllhalde, die nicht aufhört zu wachsen, seit 15 Jahren. Die Halde war eigentlich nur als vorübergehende Lagerstätte gedacht. Stattdessen begann sich der Müll zu türmen, mitten in einem Wohngebiet. Seit Jahren frisst sich die Halde in die Nachbarschaft und verschlingt Häuser und Geschäfte. Selbst eine Schule und ein kleines Fußballstadion wurden bereits begraben. Ich bin während all meiner Stationierungen nur ein einziges Mal in Bamako gewesen, wegen so einer UNISMA-Besprechung in der französischen Botschaft. Und da sah ich auf der Fahrt vom Militärflughafen zur Botschaft einen Feuerwehrwagen zurück in seine Wache rollen und ich dachte mir, all diese Dinge gehen weiter trotz der Gewalt im Land. Es ist dem Müll einfach egal. Es ist dem Feuer egal. Es ist der Kanalisation egal. Es ist dem Fieber egal. Du siehst also sonst nie was vom Land und den Leuten? Nur aus der Luft. Ich kenne Mali und Nordafghanistan nur aus der Luft. Ich sitze die meiste Zeit in meinem Container. Nach Feierabend mache ich noch etwas Sport, dann gehe ich schlafen und morgens sitze ich wieder im Container, werde gebrieft und fliege Einsätze. Und wenn dann alles vorbei ist, nach 2 Monaten, fliege ich mit der Bundeswehrmaschine zurück nach Frankfurt. Und dann fahre ich mit dem Auto hierher, in die Waldhütte. Nutzen noch andere die Hütte? Sind ja schon ziemlich viele Vorräte. Nein, ich bin der Einzige hier. Wann warst du denn das letzte Mal im Ausland? Juni, in Mali. Hast du nicht mal gesagt, du bist alle 2 Monate weg, weil eure Staffel so klein ist? Ja. Jetzt haben wir Februar. Ich mache gerade eine Pause. Das kann man beantragen. Aber du lebst nicht seit einem halben Jahr in dieser Waldhütte. Ich mache, wie gesagt, eine Pause. Kanntest du eigentlich jemand von den Verletzten, die man da im Sommer herholen musste? Er war doch in Mali, oder? Ich würde lieber nicht über meine Arbeit sprechen. Jedenfalls nochmal wegen dem Müllthema. Es gibt da diese eine Passage bei Don DeLillo in Underworld, wo es darum geht, wie absurd die Vorstellung ist, dass menschliche Zivilisationen letztlich aus Müll entstanden sind, weil zyklisch reisende Nomaden eines Tages feststellten, dass aus ihren Essensresten und Fäkalien aus dem letzten Jahr an manchen Orten mehr Pflanzen gewachsen sind, als dort zuvor waren. Woraufhin irgendwann einige von ihnen beschlossen, nicht weiterzuziehen und an einem dieser Orte zu bleiben und ihr Glück und Dasein und Überleben voll und ganz der Bewirtschaftung der Felder zu unterwerfen. Woraufhin sich, weil die Menschen nicht mehr weiterzogen, binnen kürzester Zeit immer mehr Müll ansammelte. Dinge, die sie nicht mehr brauchten. Und sie dadurch zwangen, die Wirklichkeit genauer zu verstehen. Durch Wissenschaft, Kunst, Mathematik und Privatfirmen. Das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Ey. Ist das ein Film? Nein, ein Roman. Ach so. Ja. Jetzt, wo man von mir als Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt erwartet, etwas zu tun, etwas besser zu machen. Jetzt, wo ich selbst den Dingen auf den Grund gehe und im Zuge dessen den schier unendlichen Entscheidungen der Vergangenheit gegenüberstehe, die sich aufeinandergelegt haben wie alles erdrückende Gesteinsschichten. Jetzt, wo ich mitten in der lokalpolitischen Arbeit stecke, sehe ich überall Deponien. Deponien und Verbrennungsanlagen. Wir sind umringt von ihnen. Von Dingen, die keine Lösungen sind. Millionen von Eimern unter einem tropfenden Dach. So viele, dass man das Haus nicht mehr betreten kann. Ich war mal in San Diego. Mein Gott, der Hafen war voller Kriegsschiffe. Kampfjets flogen ständig über die Innenstadt. Überall Soldaten in Restaurants, Cafés und Drive-Thrus. Kinder malten mit Kreide U-Boot-Gefechte und Flaggen. Das sehen die Menschen da jeden Tag. So als wären Sweatshops nicht tausende Kilometer entfernt, sondern mitten in Wohnvierteln. Zwischen gemähten Rasen und Zeitungsjungen auf Rädern. Ja, genau das meine ich. Komplett Horror. Und ich mach mal die Packung Raffaello hier auf. Mit eurer Erlaubnis. Horror. All die Deponien, Flugzeugträger, Eimer. Ich sehe sie jeden Tag, wenn ich im Büro sitze und Entwürfe aus dem Stadtrat lese. Aber auch auf dem Heimweg, in der Zeitung, im Internet. Entschuldigung. Ja, ich hatte dann letztlich ein paar sehr schöne Tage in Kalifornien. Aber das macht ja alles nur noch schlimmer. Die Plug-in-Hybride kommen zum Stehen. Kobayashi übersetzt für euch, was einer der Soldaten per Funk mitteilt. Er sagt, wir sind nah genug dran. Ab hier sollten wir zu Fuß weitergehen. Zeit für Mord. Nee, Moment. Wir sollten erstmal das Lager sichten und uns dann überlegen, wie wir vorgehen. Wir können uns ja in Gruppen aufteilen. Wir vier bleiben zusammen und unsere Begleiterin bilden die zweite Gruppe. Zum Beispiel. Hä? Warum vier? Ach! Ja, Kobayashi. Ja. Genau. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Gut. Ihr steigt aus den Fahrzeugen aus. Im Schatten der Dünen schleicht ihr euch an das Lager heran. Vorsichtig lugt ihr über den Kamm der Düne. Das Lager liegt in einer leichten Senke, ist also gut einzusehen. Es ist kleiner als erwartet, etwa 2 Dutzend Zelte. In der Mitte gibt es eine Feuerstelle. Nicht weit davon entfernt befinden sich die Quads und Tiere, Pferde, Kamele und riesige Schlangen. Die meisten Händlerinnen scheinen noch zu schlafen. Nur eine Handvoll Wachen patrouillieren das Lager. Was heißt eine Handvoll? 3 Stück könnt ihr sehen, gleichmäßig verteilt um das Lager. Und die Geiseln? Kobayashi übersetzt. Ganz sicher sind sich unsere Begleiterinnen nicht, aber sie vermuten, dass sich die Geiseln im kleinen Zelt nahe den Tieren befinden. Okay, ich wäre dafür, nicht einfach reinzustürmen, sondern das Lager stealthmäßig zu infiltrieren. Wie leise sind Schalldämpfer eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Es explodiert ja trotzdem was in der Patronenhülse. Die Tiere könnten durchaus in Panik geraten. Alternativ, meinen Sie, hätten sie auch Unterwasserharpunen dabei. Ehemalige Forschungsausrüstung der HES Nichinan. Die könnte man auch benutzen. Ist bestimmt mega leise, wenn man einen Metallstab in jemanden reinbohrt. Haben die Händlerinnen irgendwelche Fallen aufgestellt? Manchmal vergraben sie Lampen mit Bewegungssensor im Sand, so solarbetriebene, die man auch im Baumarkt bekommt. Aber es dämmert ja bereits. Das sollte also nicht unsere Sorge sein. Headshots und rein. Nee, ich würde schon gern wissen, was uns der Pilger erzählen würde. Wenn wir verkacken, würde Diego uns danach ja keine Antworten und Infos geben, die wir nicht selbst erspielt haben. Richtig. Ja. Von daher? Die meisten schlafen doch noch. Aber bei 2 Dutzend Zelten kannst du dir ja ausrechnen, dass wir da in krasser Unterzahl sind, auch wenn wir sie überraschen. Sehen sich die Wachen gegenseitig? Ja. Gleichzeitig ausschalten. Wenn das klappt, könnten wir uns deren Klamotten anziehen und uns als Wachen ausgeben. Dann läuft einer ins Lager, holt den Pilger und ciao. Ja, ich habe Anschleich- und Verstellungsskills. Gut. Falls ich ertappt werde, könnt ihr ja immer noch drauf losballern, ne? Hier kommt der Tod. Okay. Ihr positioniert euch rings um das Lager, um eine möglichst gute Sicht zu haben. Ihr nehmt die Wachen ins Visier, jeder von euch eine. Sie sind in Bewegung, gehen auf und ab, wenn auch langsam. Das erschwert das Ganze. Juanita zählt über Funk runter. 3, 2, 1. Ihr drückt ab. Lars, da du geschickt mit Waffen bist, musst du nur unter 10 würfeln. Easy. Javier und Juanita, ihr müsst unter 7 kommen. 8. 2. Die beiden Wachen fallen um. 18. Ups. Dein Schuss schlägt im Sand ein. Die dritte Wache zuckt zusammen. Sie duckt sich, blickt hektisch um sich. Hey, komm, schieß nochmal. Sie duckt sich, bewegt sich. Du nimmst sie wieder ins Visier, verfolgst ihre Bewegungen. Alles im Bruchteil einer Sekunde. Du schießt erneut. Dieses Mal musst du unter 5 würfeln. 17. Daneben. Auch der dritte und vierte Schuss. Durch dein Visier kannst du sehen, wie die Wache in einem Moment, der sich anfühlt, als würde er in Zeitlupe ablaufen, wie sie den Mund aufreißt, wie sie jeden Moment losbrüllen wird. Doch dann neigt sich ihr Kopf abrupt zur Seite und die Wache fällt in den Sand, rollt ein kleines Stück die Düne runter. Yes. Eine eurer japanischen Begleiterin, die neben dir mit Gewehr im Anschlag liegt, hat sie ausgeschaltet. Sie zeigt dir das Peace-Zeichen. Stark. Vorsichtig nähert ihr euch den toten Körpern und zieht sie über die Dünen in Deckung. Es sind junge Menschen. Ihre starren Gesichter sehen aus, als würden sie unentschlossen vor der Gefrierwand im Supermarkt stehen. Ihr zieht euch ihre Kleidung an, weite Laken, die den ganzen Körper umwickeln und das Gesicht verschleiern. Lars und Javier beziehen die ursprünglichen Positionen der Wachen. Juanita, du läufst auf das Lager zu. Okay. Ich habe das mal schematisch aufgezeichnet. Das hier sind die Zelte, das ist die Feuerstelle. Da sind die Fahrzeuge und Tiere, mhm, und da vermutet ihr den Pilger. Ist sonst jemand im Lager unterwegs? Wenige. Okay, dann würde ich hier und dann hier lang gehen, halt von dieser Seite kommen, damit ich nicht an den Tieren vorbei muss, die mich vielleicht am Geruch nicht erkennen oder so. Big brain move. Merci. Du gehst an den Zelten vorbei. Hinter den Leinen hörst du Stimmen von Menschen, die gerade aufwachen. Als du rechts abbiegst, um in Richtung des Zeltes zu gehen, in dem ihr den Pilger vermutet, verlässt gerade jemand eilig sein Zelt. Er oder sie hat leere Tassen in der Hand. Ihr stoßt zusammen und die Tassen fallen in den Sand. Aus der Stimme hörst du einen leichten hispanischen Akzent heraus. Jetzt lohnt es sich, eine Ethnografin zu spielen. Würfel unter 15, um dich zu verstellen. Easy. Ich entschuldige mich, den Akzent imitierend, und helfe, die Tasse aufzusammeln. War meine Schuld. Bin müde von der Wachschicht, sage ich. Die Händlerin lacht. Sie wünscht dir einen festen Schlaf. Dann geht sie mit ihren Tassen in Richtung der Vorräte. Du läufst weiter. Das Zelt, in dem ihr den Pilger vermutet, ist bewacht. Warum hast du das nicht gesagt? Ihr habt nicht danach gefragt. Ich laber ihn voll von wegen, ich würde seine Schicht übernehmen und er könne erstmal was frühstücken gehen. Würfel. Und? Die Aktion misslingt. Hm. Er habe seine Schicht gerade erst begonnen. Oh. Er reißt misstrauisch seine Augen auf. Ach komm, dann schieße ich ihm halt in den Kopf. Töten, töten. Er ist so überrascht von deinem Angriff, dass er nicht verhindern kann, dass du sein Gewehr auf ihn richtest und abdrückst. Der Schuss ist wesentlich lauter als gedacht. Gut, dann schnell ins Zelt. Die Wache zerre ich auch rein. Du schiebst die Leinen zur Seite und betrittst das Zelt. Du findest einen angebundenen Mann. Er wirkt erstaunlich gefasst. Vor ihm liegt ein Tablett mit Croissants, einer Tasse Milchkaffee und einem Glas Aprikosenmarmelade. Auf einem Laptop läuft eine lokale Frühstücksfernsehsendung, in der der Pressesprecher der Miami-Dade County Wasserwerke über die prekäre Wasserversorgung der Stadt berichtet. Nur eine Person? Nur eine Person. Ich binde ihn los und sage, dass ich von der Küstenwache bin und ihn hier rausholen werde. Der Mann nickt zufrieden und zugleich apathisch, wie ein Kioskbesitzer. Du nimmst dein Messer und bindest ihn los. Er sieht dich fragend an. Dann hört ihr draußen Schüsse. Sonst ist da niemand? Nein. Dann raus. Du lugst vorsichtig aus dem Zelt. Es wird weiter geschossen. Händler strömen aus den Zelten und beziehen Stellung. Ich nehme den Dude bei der Hand und renne aus dem Lager. Ihr tretet aus dem Zelt und wollt gerade losrennen, als es plötzlich unbeschreiblich hell ist. Kurz darauf kannst du für einen Moment nichts mehr hören. Dann klingeln in deinen Ohren. Der Boden bebt, deine Augen gewöhnen sich wieder an das Licht. Zelte stehen in Flammen. Du hörst Schreie. Du blickst nach oben. Über euch schweben mächtige Zeppeline am Himmel. Kurz darauf schlägt ein zweiter Marschflugkörper, schlägt ein, etwas weiter entfernt. Dann ein dritter, dann ein vierter. Man beschießt das Lager aus der Luft. Javier und Lars werden von den Detonationen getötet. What? Dein Kopf tut weh. Du hast noch immer den Pilger in deiner Hand, rennst mit ihm aus dem Lager. Ihr flieht über die Dünen, werft euch in den Sand, als gerade eine fünfte und sechste Rakete einschlagen. Danach schweigen die Geschütze. Moment mal, wir sind jetzt einfach tot? An Bord der Zeppeline beglückwünscht man sich für den erfolgreichen Einsatz. Nachdem man wochenlang die Bewegungen der Händler verfolgt hat, ihre Routinen beobachtet, ihren Alltag, nachdem man minutiös Buch über jedes ihrer Zusammentreffen geführt hat, gesehen hat, wie sie lachen, wie sie sich umarmen, wie sie ihre Tiere füttern, wie sie einen Geburtstag feiern, hat man nun zugeschlagen und am Bildschirm verfolgt, was passiert, wenn lasergelenkte Hellfire-2-Raketen Menschen berühren. Entschuldige, aber das hast du doch jetzt geschrieben. Nach dem letzten Einschlag hörst du nur noch das Knistern verbrennender Dinge. Die Sonne steht im Osten. Du und der Pilger liegen im Sand, während die Zeppeline in Richtung Miami davonschweben. Du richtest dich auf. Psst. Alle anderen sind tot? Ja. Was ist mit dem Pilger? Er ist wohl auf und scheint wenig beeindruckt. Okay, ich habe ein paar Fragen, bevor ich hier auch noch Deus Ex Machina-mäßig aus dem Spiel genommen werde. Wie ist er hierher gekommen? Ich bin mit einer Gruppe los, über die Südroute, die zu den sichereren zählt. Hatte man uns jedenfalls gesagt. Von Virginia Key durch das japanische Gebiet und Richtung Nordost ins Tal der Bahamas. Hat jemand die Gruppe geleitet? Niemand. Wir waren alle unerfahren und hatten nur einen dabei, der es schon mal versucht hatte, jedoch festgenommen wurde. Ja, der wusste ein bisschen mehr über Pfadfindung. Aber das war es dann auch. Habt ihr vor der Abreise eine Art Schulung erhalten? Wer hat es organisiert? Sicher. Wir haben uns in den Katakomben von Rowdy Yates getroffen. Dort wurden wir über alles Mögliche unterrichtet. Orientierung, Verhalten im Falle einer Festnahme, Rationierung von Lebensmitteln. Von den Leuten, die uns eingewiesen haben, ist keiner mit aufgebrochen. Als wir schon 3 Tage unterwegs waren, meinte der Typ, der es schon mal versucht hatte, dass er damals von genau denselben Leuten eingewiesen worden war. Es war eigentlich alles so offensichtlich. Aber man hatte uns halt erzählt, dass sie, also die Übungsleiter, dass sie schon mal im Gebirge gewesen seien und nur zurückgekehrt wären, um es anderen zu ermöglichen, dorthin zu gelangen. Das stimmt natürlich nicht. Nein. Also stimmt es doch? Nein. Ach so, sorry. Nein, das stimmt nicht. Niemand kann das überleben. Die meisten verdursten noch vor dem Abstieg ins Gebirge. Sie verlassen sich darauf, dass die eingezeichneten Lager und Ortschaften kommen. Aber am ersten Tag des Abstiegs hat einer von uns eine Panikattacke bekommen. Tomasz, so ein kräftiger osteuropäischer Kerl. Der drehte auf einmal durch, weil die Beschreibungen nicht mit dem übereinstimmten, was wir vorfanden. Er wurde ganz hektisch, ist gefallen und hat 3 andere mit sich gerissen. Wir fanden sie weiter unten, ihre Körper völlig verrenkt. Monika und ich haben dann beschlossen, umzukehren. Zurück in der Wüste haben wir unsere Rucksäcke angezündet, um auf uns aufmerksam zu machen. Dann wurden wir von den Japanerinnen aufgesammelt. Und dann hast du verstanden, dass du die ganze Zeit von der Sandabbauindustrie missbraucht wurdest? Was? Naja, von den Firmen, die euch losgeschickt haben, um Abbaugebiete zu kartieren. Novak und so weiter. Was ist Novak? Diese Reisen haben nur einen Zweck: kollektiven Suizid. Darum geht es denen, die uns auf die Pilgerung geschickt haben. Hä? What? Okay, aber die... Also hat man euch nicht angewiesen, irgendwas zu verzeichnen oder Bodenproben zu entnehmen? Habt ihr nicht mal über Sand und Novak gesprochen? Nein. Hä? Aber wer steckt dann dahinter? Warum die Pilgerung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind 3 überzeugt, dass... Welche 3? Lien, Mondelez und Heinrich. Aha. Hä? Die sind überzeugt, dass das Leben im Westen leer und einsam ist. Dass die Gesellschaft von innen verrottet. Damit kriegen sie dich ja. Und so deuten sie auch Cops Journal aus. Dass Cops jemand gewesen sei, der es nicht länger ausgehalten habe. Obwohl man den Text auch ganz anders lesen kann. Sie sind wahrscheinlich wirklich davon überzeugt, etwas Gutes zu tun. Weil sie den Pilgern etwas geben, wovon sie träumen können. Weil sie sie von einem unwürdigen Leben zwischen Arbeit, Hypothek und Internet befreien. Ich check gar nichts mehr. Wie bist du zu den Pilgerinnen gekommen? Ich wusste nicht, wohin. Bin vorbestraft und habe deshalb lange in der Julia Causeway-Kolonie gelebt. Als die geschlossen wurde, eine Weile im leerstehenden Seaquarium. Dort habe ich den Angriff der Todesschwadronen miterlebt, wie sie auf die Leute los sind. 3 Stunden habe ich mich im Seekuhgehege versteckt, Niemand ist uns zu Hilfe gekommen. Als ich dann in den Rowdy-Yates-Komplex zog, wurde ich auf den Kongress aufmerksam und fing an, Cops zu lesen und erfuhr, dass weitere Reisen geplant seien. Es schien ja fast alles besser als weitermachen. Das ist der finsterste Scheiß, den ich je gehört habe. Du und der Pilger stehen allein in der Wüste. Das Lager brennt. Der Sand ist noch kühl von der Nacht. Ihr schaut euch an. Damit endet dieses Abenteuer. Horror. Ist was ich nicht weiß, Diego? Ich würde vorschlagen, wir verschnaufen jetzt noch ein letztes Mal, bevor wir das dritte Abenteuer spielen. Ich bin mir sicher, danach werden all deine Fragen beantwortet sein. Irgendwas stimmt nicht mit dir. So redest du doch nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Du siehst fertig aus. Ja, ich schlafe momentan schlecht. Ich kann noch mal Feuer auflegen. Du hockst hier in diesem Waldhaus, bis unters Dach mit Vorräten. Keine Ahnung. Von mir aus können wir auch aufhören. Nein, nein. Wir spielen das noch zu Ende. Es ist spät, ich weiß, aber wir sind bald fertig und das Beste kommt noch. Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Zweites Abenteuer, Marsch der Toten. Episode 6, Die Pilgerinnen. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hirdina. Beli Travier, Tana Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler. Pilger, Michael Stiller. Kobayashi, Heiko Rollin. Komposition: Nikolai von Salwitz. Regie: Iris Drögekamp. Sowie Felix Lehmann. Produktion: Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.